Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Elite. Viel Spaß, hier ist die Elite. Glück auf, liebe Wombatantinnen und Wombatanten. Es ist der 1. Oktober und das heißt, wir haben schon wieder Geburtstag. Happy Birthday to us. Happy Birthday to us. Happy Birthday, liebe Elite. Happy Birthday to us. Ja, schön, dankeschön. Ich sage einfach mal in unserem Namen an uns Danke. Danke, danke, danke, danke, danke, Deutschland. Ja, Deutschland ist 2 Tage später, die feiern am 3.10. Ja, aber man sagt trotzdem Deutschland viel zu selten. Nein, eigentlich sagt man Deutschland viel zu oft Danke. Vergiss alles, was ich gesagt habe. Ich wollte gerade schon sagen, was ist denn jetzt los? Ja, 8 Jahre Blödelei am Mikrofon, 8 Jahre Satire und 8 Jahre die Elite in komplett unterschiedlichen Farben. Ja. Ja, wir sind quasi das BSW der deutschen Podcast-Landschaft. Wir erfinden uns ständig neu und es steckt doch die gleiche alte Scheiße drin. ich muss ja immer schmunzeln, weil Ich lese ja auch vielerorts immer so, ja, aber das ist Satire. Wo du denkst, das ist immer, gibt immer diese zwei Eskalationsstufen, wenn irgendwer was völlig Dummes, Rassistisches oder völlig Unfreundliches oder sonst irgendwas sagt. Dann kommt immer der erste Schritt ist einmal Meinungsfreiheit. Wenn du sagst, ja, du darfst halt meinen, was du willst, aber irgendwie darfst halt, sollte es schon so ein bisschen menschenfreundlich sein und vielleicht nicht, ja, aber das ist schwarzer Humor, das ist Satire. Wo du auch denkst, weiß nicht, wirklich? Ist das Satire? Okay, gut, dann ist es, nee, ist es halt nicht immer. Vor allem höre ich das ganz häufig im politischen Diskurs und ich denke mir so, Digi, du willst aber Macht haben, also bist du irgendwie nicht Satiriker, sondern bist du Machtmensch, also Politiker, also nicht Satiriker. Das ist richtig, aber grundsätzlich gilt ja sowieso, also es gilt ja immer für beide Seiten und wenn man eine scheiß Meinung hat, dann darf man das auch scheiße finden und sagen. Ja, nur, also ich habe immer so meine Schwierigkeit, wenn ich so dieses... Also wir machen das Ding ja hier schon so als Satiriker. Also das ist jetzt auch so. Ich bin auch in meinem Privatleben so schlecht gelaunt. Ja, aber ich will nur drauf raus, wenn ich in meinem stillen Kämmerlein oder im Zweifel am Stammtisch, im Teutonenkrug irgendwas Grenzwertiges sage, dann ist das irgendwie Privatsache. Und da brauche ich auch nicht loslegen und sagen, nee, das ist aber Satire. Weil klar, also niemand mit bei Verstand geht als Migrant oder als LGBTQAI plus whatever XYZ in den Teutonenkrug, wenn da Stammtisch ist. Das macht man einfach nicht und das will auch gar niemand. Da will dann niemand hin und da können dann die Schwachmaten da auch ihren Quark absondern, das ist für sie ihr kleiner Partykeller mit ihren rechten Parolen und was weiß ich, das ist so, weißt du, so Teutonenkrug-Stammtisch im Nachbarzimmer, ja, okay, das ist dann halt deren Privatding, ob die sich jetzt im Keller treffen beim Georg oder beim Tino oder beim Ronny oder beim Max oder sowas, ist ja scheißegal. Alice, du hast die Alice vergessen. Nee, ich habe jetzt durchaus vom Stammtisch gesprochen, da sitzen nur die Männer. Ja, sag ich ja. Frauen treffen sich dann zum weiblichen Häkelkurs. Ja, die Alice ist auch ein Mann. Flaggen häkeln oder sowas. Reichskriegsflaggen häkeln. jetzt also, bei weißt, der wenn, Volkshochschule Barnim. Weißt du, wenn diese Menschen das da machen, dann brauchen die auch nicht dich mit schwarzem Humor oder Satire. Brauchen die sich nicht rausreden, sollen sie machen. Ich meine, mal ganz ernsthaft, ich habe einen völlig bekloppten Humor gelegentlich. Wir erinnern uns an, ich finde diesen Song von den Fünf irgendwie auch witzig. Diesen Tsingtao-Song. Du erinnerst dich, ich hatte ihn dir gesendet und dich gefragt, ob er rassistisch ist. Oder ob du ihn als rassistisch empfindest. Wenn ich irgendwelche albernen Schätze irgendwie komisch finde und dabei kein Mikrofon läuft, ist das auch völlig okay. Dann darf ich in meiner Dusche stehen und völlig bekloppten Quark singen, wegen mir oder mich über völligen Mumpitz amüsieren. Mhm. Ja. Aber wenn ich Dinge auf X oder Insta oder Facebook auf öffentlich gestellt teile, da publiziere ich ja irgendwie in die Öffentlichkeit. Dann bin ich eben nicht Meinungsmensch, sondern dann bin ich Publizist. Dann publiziere ich. Und das ist so ein bisschen wie auf einen Marktplatz stellen mit einem Megafon. Dann möchte ich ja, also wenn ich meine Meinung öffentlich äußere, dann möchte ich ja offenbar in den öffentlichen Diskurs eintreten. Das genau, darf man mal Menschen unterstellen. Und auf manchen Plattformen bezahlt man inzwischen sogar Geld, dass die Meinung, die man da publiziert, wie ein Dampfhammer in alle Ohren megafoniert wird. Irgendeine x-beliebige Plattform macht das ja. Gerüchte halber haben wir davon gehört. Genau, da lassen wir uns keine Zwischenzeit vormachen. Und in der Zwischenzeit kann man da nicht mal mehr teilweise mit der Blockfunktion wohl dagegen vorgehen, habe ich jetzt gelesen. Das heißt, die Blockfunktion sorgt nur dafür, dass die Menschen dich nicht mehr kontaktieren können. Also anschreiben, aber ihre Meinung musst du trotz allem abbekommen. Und dafür können sie bezahlen. Und da denke ich mir so, ja, aber weißt du was, wenn du da irgendwas Justiziables sagst, dann hab doch entweder die Eier zu sagen, ja, ich publiziere hier Ding. Oder sei halt von vornherein immer Satiriker, weil das ist so der Punkt, wo ich halt sage, okay, entweder du bist Satiriker, dann bist du Künstler, dann sollte aber eine Kunstform dahinter stecken. Oder halt nichts. Also, Man darf ja auch Politiker und Satiriker gleichzeitig sein, aber dann muss man sich halt auch das Schicksal Martin Sonneborns anschauen und sich überlegen, ob man das möchte. Naja, er ist ja zu jeder Zeit Satiriker, das ist ja das Schlimme, wenn du dir die Zimmerfrei-Folge mit ihm anschaust und die Frustration bei Christine Westermann. Martin Sonneborn ist gewählter Abgeordneter und damit ist er Politiker, also Ja, aber er ist. Und damit muss er leben, dass da auch politische Maßstäbe an ihn angelegt werden und darauf kann er satirisch reagieren, aber er ist trotzdem beides. Nur weil er das als Selbstbezeichnung haben möchte, nee. Ja, aber es gibt halt die Realfigur, es gibt halt die Persona Martin Sonneborn quasi nie in der Öffentlichkeit. Bei ihm ist es immer die Kunstfigur in der Öffentlichkeit ist. Ja, aber auch jede Politikerfigur ist eine Kunstfigur. Ja, aber dann müsstest du ja noch unterscheiden, ob der Politiker und der Satiriker ein Unterschied ist oder nicht. Und ja, dann wird es schon wieder kompliziert. Fakt ist auf alle Fälle, wenn Max Mütze da draußen meint, sich immer hinter dem Satire zu verstecken, dann mach erstmal einen Podcast über 8 Jahre. Genau, neues Qualitäts- dann reden wir weiter. Neues Qualitätskriterium. Mockridge, gut zuhören, schlechte Witze erst nach 8 Jahren Podcast-Erfahrung. Nein, halt. Bei Luke Mockridge müssen wir dazu sagen, das ist ein schönes Beispiel. Wenn Luke Mockridge mit diesen beiden Dudes da zusammensitzt und irgendwelche Behindi-Witze macht, ja? Mhm. Und meint, das sei total lustig, weil Behindi-Witze, wie heißt das eigentlich korrekt? Schlechte Witze? Naja, also wenn Luke Mockridge sich über über Behinderte lustig macht. Na, ich überlege gerade, wie ich über die Paralympics lustig macht. Auch in Ordnung, du kannst auch dann sagen, kann er das mit seinen beiden Dudes da gerne machen im Keller, aber dann sollte er einfach das Mikrofon nicht mitlaufen. Weißt du? Wenn er das halt in einem Mikrofon sagt, dann muss man halt davon ausgehen, dann publiziert er das Ding halt. Es gibt ja viele Comedians, die in der Zwischenzeit losgehen und sagen, es gibt viele Sachen, die in den Shows gespielt werden, würden sie nie in der Öffentlichkeit spielen. Da wird es dann nochmal anders mit Publizierung und eigentlich sind sie aber in der Öffentlichkeit. Aber sie stehen halt nur auf ihrem Marktplatz, lassen aber das Megafon aus. Und lassen sich auch nicht dabei filmen, quasi. Ja. Da wird's ja doch mal ein bisschen kritischer. Aber irgendwie, weißt du, so dieses, ja, nee, das ist Satire. Das ist Satire. Wenn ich mir dann so anhöre, wenn dann einer danach wieder eine Meinung sagt, und die meint er dann aber angeblich auch so, dann muss ich ja sagen, nee, dann ist es doch auch Satire, oder nicht? Also wenn du sagst, der Tino Chrupalla, der ist doch eigentlich total top, dann meinst du, das ist satirisch, also ist er eigentlich total nicht top, ne? Also. Ist er total bottom, oder was? Ja, das ist sicher ein Bottom. Dabei ist er eigentlich Maler und Lackierer, Meister. Ja, und Poet, habe ich mir sagen lassen. Ja, nee, er liest Architekturbücher. Ich dachte, er liest Gedichte. Nein, Architekturbücher. Andere sollen Gedichte lesen, damit er mehr Zeit hat, Architekturbücher zu lesen. Ah. Gibt es eigentlich Architekturbücher in Versform? Weiß ich nicht. Marktlücke eigentlich, oder? Da könnte doch dieser Verlag da von diesem Hofgut, von diesem Rittergut vielleicht mal was publizieren. Aber weißt du was, ich hab mal so nach so ein paar Fragen zu unserem Podcast, das wäre so noch so. Du hast ein paar Fragen zu unserem Podcast und die möchtest du jetzt mir stellen. Ich kann ja so rückblickend auf die 8 Jahre. Also ich kann mich nicht mehr an die Folge erinnern, die wir vor dieser Folge aufgenommen haben und du willst mich jetzt auf die letzten 8 Jahre rückblickend befragen, ne? Prost Mahlzeit. Was darf Satire eigentlich? Was glaubst du, vor 4 Jahren, also es gibt uns jetzt 8 Jahre, ja. Die erste Folge ging aber erst witzigerweise, glaube ich, im November live, oder haben wir sie beim Umzug auf den anderen Server, oder auf den anderen Blog, auf den November getimt. Auf alle Fälle, uns gibt es seit Oktober, ja, haben wir uns ja irgendwann mal geeinigt. Eigentlich war das Bierchen früher, aber... ja. Was glaubst du, bei welcher Folge waren wir vor genau 4 Jahren? Bei einer früheren. Ja, wir sind jetzt bei Folge 455, 456. Moment, lass mal nachschauen. Ich sag dir gleich, welche Folge wir haben. Das hier ist quasi... Moment. Also ich gehe tatsächlich davon aus, dass wir bei einer früheren Folge waren, weil mathematisch nicht sonderlich möglich ist. Sei denn, wir hätten uns darauf... Was auch ein interessantes Podcast-Konzept eigentlich wäre, du fängst mit Folge 1000 an und zählst runter, dann wissen wenigstens auch alle, wann das Spuk endlich vorbei ist. Das ist Folge 454. 454. Ja, das ist Folge 454. Also was schätzt du, bei welcher Folge waren wir dann logischerweise vor 4 Jahren? Nach Adam Riese und Eva Zwerg müssten wir bei Folge 252 gewesen sein. Aber ich erinnere mich daran, dass du mich letztes Jahr dazu genötigt hast, dass wir hier einen Podcast-Folgen-Aufnehmen-Marathon hinlegen, von dem ich immer noch erschöpft bin und mein Therapeut immer noch davon zehrt. Deshalb waren wir wahrscheinlich bei Folge 200. Nee, Folge 200 haben wir übrigens in einer damals neuen Wohnung aufgenommen. Ja. Ich überlege gerade, das ist gar nicht so, wann bin ich denn hier? Ich bin hier im September. Das ist aber gar nicht so weit weg. Ja, richtig. Also, die Folge vor 4 Jahren war die 190 und hieß Internet und so. Ja, nur 10 Folgen daneben. Ich bin doch, ich weiß nicht, worum es in der Folge ging, aber ich habe gut geschätzt. Also hier der Aufruf an alle Elite-Bombatantinnen, nur an die Bombatantinnen, bitte nochmal Folge 190 hören und mir sagen, worum es da ging. Danke. Wir beginnen tatsächlich damit, dass wir darüber sprechen, dass du, was so in den letzten Tagen geschehen ist und dass du umgezogen bist. Ja. Da sprechen wir auch drüber. Ich hätte trotzdem gerne so eine Gesamtzusammenfassung von der Folge und wehe, die ist von ChatGPT geschrieben, das rieche ich. Gut, hatten wir denn Lieblingsgäste in den ersten 190 Folgen? Also hast du irgendeinen Lieblingsgast aus den ersten 190 Folgen? Bestimmt. Warte, ja, Kevin. Gut, und hast du Lieblingsgäste von der Folge 190 bis heute? Unsere Intro-Stimme. Okay, cool. Ich bin froh, ich habe es geschafft. Ich habe 2 GästInnen aus 2 und ich habe sie richtig zugeordnet. Ich bin richtig stolz auf mich. Kriege ich auch mal ein Lob hier vielleicht? Ja. Ja, ich muss ja dazu sagen, das Witzige ist ja tatsächlich, wenn wir bedenken, dass die 190 wirklich die Folge war, in der wir schon über deinen Umzug gesprochen haben, können wir ja, kannst du ja quasi zuordnen, dass alles, was quasi in der alten Wohnung lief, bis 190, da kannst du ja an einer Hand abzählen, welche Gäste wir in der Zeit hatten. Ich bin ja, das hast du klug erkannt, aber das war schon geschickt von mir, nicht wahr? Und Kevin war ja eigentlich kein echter Gast. Er war on air und er hat wertvolle Beiträge zu unserer Podcast-Folge geleistet. Also war er ein Gast. Ja, man muss dazu sagen, wir hatten tatsächlich nur 3 Gäste bis dahin, wenn du Kevin mitzählst. Ja, ich war ja einer der Gäste hat Käse gemacht und an den anderen. Der andere Videospiele. Kann ich mich. Ach ja, das war die Nummer. Ja. Das war, das war eine Außeneinsatzfolge. Genau. Gibt es denn irgendeinen Ort, an den du unbedingt nochmal zurückkehren wollen würdest, wo du sagst, boah, also da müsste man auf jeden Fall nochmal dringend eine Podcast-Folge aufnehmen? Also ich habe ja so einen Lieblingsort? Ich habe ja grundsätzlich eine Allergie gegen Menschen, die im Stuttgarter Süden wohnen, aber nochmal so eine Marienplatz-Folge wäre schon schön, oder? So mit so einem. Könnten wir vielleicht so ein anderes Hintergrundgeräusch. Ich meine, der Marienplatz bietet da ja viele Gelegenheiten. Wir könnten uns einfach auch auf die. Die haben ja mittlerweile, die Zacke ist ja modernisiert worden, da fahren ja jetzt neue Wagen drauf. Da könnte man vielleicht mal reden, ob wir uns da vielleicht vorne auf die Fahrradplattform setzen dürfen. Und dann immer rauf und runter und rauf und runter. Das wäre ein Ohrenschmaus. Ja, und das könnten wir vor allem im Winter machen, wo keiner großartig Fahrrad fährt. So zu Zeiten, wo keiner Fahrrad fährt. Das stimmt. Oder wir machen das im Sommer, dann können wir auch immer Unmutsbekundungen noch live auf mikrofonieren. Vielleicht lernen wir dann noch neue Schimpfwörter. Also ich kenn zwar schon viele Begriffe, die junge Kollegin, die ist so Anfang 20, die war sehr erstaunt und ein bisschen stolz, dass ich wusste, was ein Talahorn ist. Aber ja, ich lerne gerne dazu. Ich habe gelernt, was ein German Talahorn ist. Das kenne ich noch nicht. Na, ich habe Bilder von der Wiesn gesehen. Ja. Und da stand da nur drauf Original German Talahorns. Ja, das ist sehr naheliegend. Ich habe noch keine Bilder von der Wiesn gesehen. Ich möchte auch keine. Ich habe in Vorbereitung auf die Wiesn schon dieses legendäre Koks vom Schwanz schnupfen Video mal wieder gesehen und dachte mir, oh nee, Leute, echt jetzt. Okay, du kennst das nicht? Also einfach mal Wiesn Koks Penis vielleicht googeln, wenn du unbedingt möchtest. Ich überlege gerade, was mein Lieblingsort war. Ich glaube, hätte noch viele, viele Orte gegeben, an denen wir echt mal aufnehmen hätten müssen, wenn es nicht so bescheuert gewesen wäre, da hinzukommen und dann dort aufzunehmen und dann wieder wegzukommen. Klare Worte, auf dem Württemberg hätte ich zum Beispiel mal gerne eine Podcast-Folge aufgenommen. Der feine Herr. Ja, das ist da, wo die Grabkapelle. Dass ich bürgerlich bin und dann kommt er mir mit der Monarchie. Das hat nichts mit Monarchie zu tun, das ist einfach nur eine romantische Position da oben und da hätten wir dann irgendeine Dating-Folge aufnehmen können oder sowas, keine Ahnung. Hätten wir uns dann am Ende auch geküsst? Nein, aber was für Gebäude kann man zum Beispiel seiner Liebsten bauen heutzutage? Der König konnte damals noch eine Grabkapelle für seine Alte da hinsetzen. Du kriegst ja heute nicht mehr die Kohle zusammen, um irgendwie, keine Ahnung, ein Gartenhaus zusammenzuzimmern, um da irgendeine Olle zu begraben. Mal ganz davon abgesehen, dass es seltsam angeschaut wird, wenn du zu Lebzeiten sagst, so, hier, ich baue eine Grabstätte für meine Alte, hier ein Gartenhaus. Da würde jeder, weißt du, das könnte man zum Beispiel auf dem Württemberg, da hat überhaupt nichts mit bürgerlich und sowas. Das ist Romantik. Da geht's um Romantik. So. Romantik ist auch eine bürgerliche Kategorie, aber das führt an dieser Stelle zu weit. Nee, das Romantik ist ja auch so fürs Proletariat da irgendwie so ein bisschen, damit du zumindest diesem ganzen Rumgebumse und Fortgepflanze auch noch so eine emotionale Komponente mitgibst. Damit du nicht sagst, ja komm hier, ihr müsst zusammenschmeißen, weil sonst reicht's am Ende des Monats mit dem Bürgergeld nicht. Ich lass dir deine Illusion. Plus du darfst ja nicht vergessen, wenn der Staat quasi Wohngeld für 2 Leute zahlt, dann muss er nur eine Wohnung bezahlen. Wenn er 2 Bürgergeldempfänger bezahlt, dann muss er. Weißt du, das ist schon. Die SPD hat da die Romantik schon so auch fürs Lumpenproletariat quasi bereitgestellt. Das R in SPD steht deshalb ja auch für Romantik. Genau. Gut. Hast du noch weitere Orte, wo du gerne gepodcastet hättest? wo ich gerne gepodcastet hätte, ja klar, auf dem Fernsehturm. Okay. Da hätten wir dann die tote Katze echt ausreizen können. Es wäre, ja, es also wäre nicht, vor allem. Nicht im eine Café, Folge, nicht im Café dort, sondern oben. Ja, ich weiß. Es wäre eine Folge, die deinem Redebedürfnis sehr entgegengekommen wäre, weil ich ja einmal auf dem Fernsehturm war. Es hat sich und? Da, ja, ich habe eine Viertelstunde mit Herzrasen an die Wand gepresst, draußen gestanden, habe ich mich kurz so weit unter Kontrolle gehabt, dass ich ein paar Fotos machen konnte und dann bin ich ganz schnell wieder runter. Okay, ich habe Höhenangst, aber so weit ist meine Höhenangst nicht. Doch, also auf dem Fernsehturm hat die extrem hart reingekickt. Da dachte ich kurz, ich würde sterben. Dann ist mir eingefallen, dass es die SPD noch gibt und die will ich überleben. Okay, ansonsten, wo hätte ich denn noch? Also es gibt ja schon noch so ein paar schöne Orte. Ich meine, wir waren wir am Wartberg in, ja, im Wartberg waren wir, ne? Ich müsste den Wartberg jetzt googeln. Das ist zwischen Killesberg und Neckar-Löwentorbrücke. Nee, dann glaube ich nicht. Wir waren im Chinesischen Garten. Ja, und am Pragsattel waren wir auch, glaube ich. Am Pragsattel haben wir nie aufgenommen, nein. Ja, Sie siehst du, am Pragsattel da oben, Robert-Bosch-Krankenhaus, da kann man auch. Und natürlich Bismarckturm. Na super, Bismarck, Bullen, es wird immer schlimmer. Ja, ich meine, wo auf jeden Fall cool war, wo ich mich echt gern zurückerinnere, auch wenn es echt etwas chaotisch war. erinnerst du dich noch an die jungen, motivierten Rapper? Auf dem Bobser. Ja, das war unterhalb vom Bobser, oberhalb vom Bobser, das war schon eine Weinsteige. Ja gut, aber trotzdem, das ist, ich weiß nicht mehr, wie der Platz heißt, aber das ist grob. Ich glaube, vom Stadtteil her ist das noch Bobser. Ich würde es eher schon Ausläufer Degerloch nehmen, aber ja, sei es drum. Ja, die jungen, motivierten Rapper, wir hätten eigentlich mal recherchieren müssen, was aus denen wurde. Ich müsste gucken, in welcher Folge die uns ins Mikro gequakt haben und was aus denen wohl wurde. Das wäre zu, die sind wahrscheinlich mittlerweile, die sind nach Bietigheim-Bissingen gezogen und sind berühmt. Ja, gibt es denn schon so eine Kategorie Tallerhohn-Rap? Weiß ich nicht. Also, würdest du die jungen Herren heute als Tallerhohns bezeichnen? Die sind, wie lang ist das jetzt her? Ja, die so dürften in dem richtigen Alter dafür sein. Okay, gut. Dann hatten wir quasi auch schon Tallerhohns im Podcast zu Gast, bevor es überhaupt Tallerhohns gab und bevor sie trendy wurden. Ja, wir als Trendsetterinnen und Trendsetter, ja. Übrigens, ich benutze den Begriff jetzt einfach mal so als Standardbegriff. Wenn das ein abschätziger Begriff ist, benutze ich ihn bitte nicht abschätzig. Ich kann mit der Bezeichnung einfach nur, bei uns hießen die Lans. Und ja? wenn es abschätzig aufgefasst wird, dann ist das natürlich alles Satire hier. Nein, ganz ernsthaft, ich kann mit dem Begriff nichts Abschätziges. Für mich ist das jetzt der Begriff, der wohl für Halbstarke benutzt wird. Ja, also Halbstark ist ja auch ein abfälliger Begriff, genauso wie Proll, was oder Prolo vielmehr, was meine eigentliche Formulierung für solche Menschen ist. Na, es gab ja früher auch Gammler. Oh Gott, das ist lange her. Liebe Kinder, als Gammler ein Begriff war, wisst ihr, der berühmteste Gammler war Jesus. Es gibt da sogar bei diesen ganzen Evangelikalen gibt es so ein Lied, das heißt, man sagt, er sei ein Gammler. Das singen die so in Jungschar-Freizeiten. Ernsthaft? Ja. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es man sagt, er sei ein Gammler heißt, aber das ist eine Textzeile daraus, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ist gut, bei mir ja auch lang her. Ich recherchiere das hier live. Ja, ich kann an der Stelle nur dazu sagen, die Schweden haben ja auch Gammler. Die schwedische Nationalhymne geht ja auch los mit Du Gammler, du Frier. Träumchen. Ja. Ja, also. Ja. Schön. Es gibt ein Lied, man sagt, er war ein Gammler, so heißt es. Okay, siehst du mal. Okay, gibt es denn Gäste, die du nie wieder einladen würdest? Gibt es Gäste, die ich nie wieder einladen würde? Ich habe da... Ja, es gibt die Gästin, deren Name nicht genannt werden darf. Okay, ansonsten würdest du alle wieder einladen? Ja, also mein Bedarf, mich über Käserezepte auszutauschen, ist jetzt nicht so hoch, aber und auch Business Brudi Talk, das war zwar unterhaltsam, aber das hat sich damit, glaube ich, auch erschöpft. Ich überlege gerade, wen wir noch an Gästen. Das Problem mit, es waren ja zwei legendäre Folgen mit unserer Podcast-Stimme. Ja. In den Folgen bin ich ja auch mehrfach fast gestorben. Das Problem ist, wenn sie in unserer Nähe ist, dann läuft ständig die Polizei vorbei und dann fühle ich mich unwohl. Deshalb würde ich das nicht wiederholen wollen. Wir müssten einen Ort finden, wo die Polizei nicht ständig vorbeiläuft. Das wird in Deutschland schwierig. Oh. Dann müsstest du halt einfach mal in einem reichen Viertel. Da sind sie nicht so häufig. Ja, du, wenn wir im reichen Viertel aufschlagen, es dauert keine 5 Minuten, bis die Polizei da ist. Ja, aber da stehen sie ja stationär. Du musst ja einfach nur an die Stellen, wo sie nicht stationär stehen. Also nicht vor den Villen, wo wirklich Reiche wohnen, sondern vor den Villen, wo nicht so ganz so Reiche wohnen. Ja, aber die sind schneller da, als ich einen Grillanzünder auf den Reifen von der S-Klasse legen kann. Das ist ja das Problem. Ist übrigens halbreicher eine ne Beleidigung? Halbreicher? Aber für Halbreiche gilt, das sind quasi halbe Hähnchen, die sind auch mit gemeint. Gut, also ich persönlich, ich würde einfach alle wieder einladen. Ich würde gleichzeitig mit jedem von denen nochmal sprechen, weil ich möchte ja gern wissen, wie wir deren Leben quasi beeinflusst haben durch unser Interview mit ihnen. Also das wäre für mich, ich meine, die meisten reden nicht mehr mit uns, die du wahrscheinlich meinst, die wir nicht einladen wollen. Dementsprechend wäre das wahrscheinlich hinfällig. Die anderen reden alle noch mit uns, deswegen würde ich natürlich die auch sowieso wieder. Aber ich würde auch die wieder einladen, die uns nicht antworten. Mhm. Also, keine Ahnung, wir haben ja auch mal, wir waren ja auch mal zu Gast bei einem Podcast und ja, die können wir auch ja mit nicht denen wieder einladen. Also da, die haben uns ja eingeladen. Die müssten uns nochmal einladen wollen. Das ist ja eine genau, ganz auch, andere auch mit denen, Kategorie. Auch mit denen würde ich nochmal sprechen, wie sich quasi deren Leben durch unseren Gastauftritt dort verändert hat. Ich hoffe zum Positiven. Und zum Beispiel, erinnerst du dich noch an das Backhaus? Damit hatte ich nichts zu tun. Ja, genau, aber doch, wir hatten da war ich dann als Einzelner mal zu Gast und du warst ja dafür bei den Taschen-Uschis mal zu Gast. Ich war bei den Tuschis zu Gast, ja, das ist genau richtig. Wo wir noch dazu sagen müssen, ich habe immer noch eine Einladung von denen. Ja, ich komme gern, ihr müsst mich nur mal irgendwann in euren Terminplan reinkriegen. Ihr müsst mal eine Folge publizieren, hi. Ja, das sowieso. Aber an dieser Stelle übrigens nochmal gesagt, ich habe es mal über Facebook versucht, aber da reagiert die gute Dame nicht. Steffi, komm bitte in den Podcast, wir würden gerne mit dir sprechen, lieben gern, also komm, sehr, sehr, sehr gern. Komm, put. Und natürlich, lieben gern natürlich auch nochmal Mel, so. Und ja, ich würde auch mal gern irgendwie über Tod reden, aber da war meine Leitung damals tot. Ja, du hattest die Grünen-Politikerin dann für dich allein. Genau, ich hatte Anna Christmann als Einzelgespräch. Er hatte sie alle und Anna Christmann. Na, man muss ja dazu sagen, Anna Christmann macht ja jetzt richtig schön hier so Technik und Business. Also so, ich dachte, die macht Politik. Ja, Politik für Startups und Technik. So Weltraum und so. Ah. Macht die jetzt, ist die bei Elon Musk mit eingestiegen? Nein, Politik, immer noch. Ja, weißt du denn noch, was deine allerersten Worte in diesem Podcast waren, also in der Nullnummer? Nein, aber mein erster Gedanke war, ach du Scheiße. deine ersten Worte waren, hallo. Nee, hier ist niemand. Oh Gott, haben wir das noch geskriptet gehabt? Nee. Wir haben von Anfang an los improvisiert, oder? Ja, ja. Und was schätzt du, wie lang unsere Nullnummer war? 3 Minuten? Nee. 5 Minuten? Nein. 10 Minuten? Nein, wir haben 30 Minuten Nullnummer geliefert. Ja, wir sind halt über 30 Minuten Nullnummer. Performer-Biester. Ja. Was waren eigentlich deine ersten Worte? Hallo. Beziehungsweise meine ersten Worte waren ja sogar, also ich habe ja, meine ersten Worte eigentlich, wenn man die Zusammenfassung wegnimmt, also wir haben ja immer so ein Best-of-Intro damals noch davor geschnitten. Oh ja, wir haben ja immer einzelne Wortfetzen aneinandergereiht, ja. Meine ersten Worte waren Hui Bang, Hui Bang. Ah, das war im Intro drin, ne? Ja, das Intro war damals meine Stimme. Und ich habe damals wir hatten dieses Radio. Dann hatten wir dieses Hui Bang, Hui Bang, aber das hatte ich immer davor geschnitten in anderer Form. Ich habe das immer irgendwie mit Echo versetzt oder mit rückwärts oder sonst irgendwas. Und dann im Original laufen lassen. Und dann waren wir schon in der Folge. Und dann habe ich nur Hallo gesagt. Erstmal Hallo. Ja. Und dann habe ich dich gefragt, wie da ist niemand? Wieso ist da niemand? Bevor wir das Konzept erklärt haben. Und das dann irgendwie über 30 Minuten. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, also das es war ja auch kein einfaches Konzept, was dahinter ist. Das war ja schon erklärungsbedürftig. Und wir wissen ja alle, also wenn ein Konzept so erklärungsbedürftig ist, dann ist die Idee auch nicht gut und deshalb haben wir das Konzept ja auch irgendwann geendet. Wenn wir unser Format heute erklären müssten, das wäre ja sehr einfach. Das ist zwei Deppen labern in Mikrofone. Genau. Das ist ja satirisch, aber in Mikrofone immer. Also. Ja, aber das sagen wir ja nicht, weil das wäre ja schon wieder so ein Bruch und nee. Also, dass das Satire ist, da müssen die Leute schon selber drauf kommen. Ja, und ich hab die Tage mal in unsere Statistik reingeschaut, jetzt schaue ich noch mal rein. Meinst du, es hat sich was verändert? Ja, aber pass auf, das ist nämlich immer noch herrlich. Wir haben immer noch Hörer auf unseren ersten 200 Folgen. Was ist falsch mit euch, Leute? Also, Entschuldigung, wählt ihr alle AfD oder was? Jetzt pass auf, in den letzten 90 Tagen gab es tatsächlich, ja, Aufrufe unseres Podcasts. Das ist schlimm, das ist richtig schlimm. Und das Geschlecht ist sowohl männlich als auch nicht festgelegt. Aus Deutschland. Also Frauen tun sich das nicht mehr an. Ja, das ist ein weiterer Beweis dafür, dass Frauen intelligenter sind als Männer. Ja, ich schaue jetzt gerade nochmal auf die Allzeitstatistiken. Ja. Und es ist so freak. Man muss ja aufpassen, die Allzeitstatistik ist ja nur, seit wir den Feed wieder gerettet haben, beziehungsweise ihn, hatten wir ihn umgezogen? Genau, wir hatten ihn umgezogen und dann hatten wir ihn irgendwann mal deaktiviert gehabt. Also er wurde von Apple deaktiviert, ging über den Feed nicht raus. Wurscht, auf alle Fälle ist er erst seit 2021 wieder existent in der Form und wird ja eigentlich auch nicht beworben, weil wenn du nach die Elite das Laberziehen suchst, findest du ja nicht das Magazin. Ja. Und tatsächlich ist in die Allzeitverteilung tatsächlich immer noch sehr spannend, weil du hast 20,4% weiblich, ja. 72% männlich, 4% nicht festgelegt und 3,1% sind sogar nicht binär. Ja, das sind die Wombatunden. Ja, es ist irgendwie, ich staune über die Zahlen. Ja. Die hab ich bei meiner Kurzwelle nicht. Das liegt an mir. Wieso? Ich ziehe das männliche Publikum an. Ja, aber das nicht binäre und das nicht festgelegte. Das ist doch bestimmt auch auf der Kurzwelle dabei. Nee, ich habe keine nicht festgelegten und nicht binären. Okay, dann muss das die auch an mir liegen. Die gibt's bei mir tatsächlich, auf der Kurzwelle gibt's die nicht. Dann muss das auch an mir liegen. Ha, schön. Ja, und das Magazin kann ich dir auch noch ganz kurz sagen. Also ich kann nur sagen, es werden immer noch Folgen von uns gehört. Das irritiert mich bis heute. Ich denke mir so, warum? Ja genau, hier, das Magazin hat auch 4% nicht festgelegt. Und nee, das ist das Magazin, ich muss das Laberziehen. Das Labertin hat. Also es sind immer nur nicht binär gibt's bei da, oder? Ja, also das Magazin hat tatsächlich wesentlich weniger nicht festgelegte und nicht binäre. Da ist tatsächlich männlich und weiblich viel dominanter. Aber es gibt nicht festgelegt und nicht binär trotz allem. Das ist, ja, ist okay. Wir sind ja auch nicht festgelegt, also jetzt als Podcast. Ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber was glaubst du, was die längste Folge war? Die längste Folge ist immer die nächste Folge. Ich glaube, die längste Folge ist die, die wir tatsächlich in zwei dann gesplittet haben mit unserer Intro-Stimme. Ja, gut. Also, da haben wir nicht nachträglich die haben wir nicht am Stück gemacht. Haben wir nicht mal eine Folge am Stück gemacht und die dann trotzdem in zwei gesplittet? Ja, bestimmt. Ich erinnere mich düster, dass wir sowas hin und wieder gemacht haben, weil also das mit unserer Intro-Stimme, das war ja bewusst als, da haben wir ja auch, da hatten wir zwischendurch ein bisschen so den, wer das Mikrofon hauptsächlich in der Hand hatte, gewechselt, weil wir ja nur mit zwei Mikros und drei Leuten hatten. Ja. Genau, da haben wir ein bisschen durch, außerdem bin ich ja zwischendurch gestorben, mehrfach. Und war nicht in der Lage, diese Folge fortzusetzen. Genau. Ja, was glaubst du, wer die meisten Lachanfälle von uns beiden hatte? Wahrscheinlich du. Wahrscheinlich. Ich bin da ja nicht so, also du bist da einfach disziplinierter als ich. Nein, das stimmt nicht. Ich hab mich auch schon mehrfach weggeworfen. Das stimmt, aber du bist trotzdem disziplinierter als ich, weil das mir wahrscheinlich sehr viel häufiger passiert ist. Ich erinnere mich zumindest, es gab so zwei, drei Gelegenheiten, wo du darüber kommentiert hast, während ich vor dem Mikrofon gestorben bin, und ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mal einen deiner Lachflashs übermoderieren musste. Weiß ich gar nicht. Musstest du das nicht? Wusstest du das nie? Also ich wüsste es nicht, aber gut, ich bin ein unzuverlässiger Erzähler. Wie das in der Literaturwissenschaft heißt. Ich wüsste es jetzt aber auch nicht mehr. Ja, ich meine das können wir nochmal mitgeben. Wir sind ja immer noch auf ganz, ganz vielen Plattformen. Ich weiß gar nicht mehr, auf welchen wir jetzt nicht mehr sind. Ich glaube, diese waren wir nie. Da sind wir auch nie gelandet. Irgendwer hat mir jetzt mitgeteilt, dass wir jetzt wieder irgendwo mit aufgenommen wurden. Und wenn wir da nicht sein wollen, sollen wir es ablehnen. Und da es keine Plattform ist, die damit verdient, uns zu verkaufen, ohne dass wir da sein wollen, sind wir da jetzt auch. Ich glaube, auf Podimo sind wir auch nicht. Da haben wir auch gesagt, nee, wir wollen da nicht sein, weil da verdienen Menschen Geld und wir nicht. Und alle Menschen zahlen, um dort hören zu können. Deswegen wollen wir das nicht. Ja, ich glaube, ich überlege gerade, aber sind wir irgendwo? Ja, Spotify ist auf jeden Fall etwas, wo ich dazu sagen kann, wenn ihr das hier hört und denkt, ja, auf Spotify werden ja die Podcaster bezahlt, also wir nicht. Tatsächlich ist es wirklich, das muss man immer wieder aufklären, auf Spotify ist es so, dass die exklusiven Podcasts bezahlt werden von Spotify, die sie dort haben. Aber alle anderen Podcasts bekommen nichts. Deswegen hört ihr auch bei allen anderen Podcasts Werbung. Mhm. Und auch von der Werbung haben wir nichts. Nein, also nicht die Werbung, die von Spotify kommt, sondern die Podcast-Werbung, also die Werbung, die in Podcasts stattfindet. Ach so, ja gut, aber das kann man ja auch, das kann man ja trotzdem machen. Das ist ja, sich zu prostituieren ist ja immer in Ordnung. Ja, ich würde ja auch in diesem Podcast Werbung für Produkte machen, aber irgendwie überzeugt mich keins von den Produkten. Und es kommt halt niemand um die Ecke und sagt, hallo, ich habe ein super Produkt und ich behaupte das nicht nur, es ist super, macht bitte Werbung für mich. Die Leute, die auf uns zukommen, so auf Insta und uns Schmuck und, was habe ich letztens, Damenhygieneartikel, da habe ich auch gedacht, Leute, ihr verschickt das nur, ihr habt nicht gehört, wer wir sind. Das ist so albern, so. Ja. Ja, vielleicht sollten wir doch, also mit unseren Hörerstatistiken sehe ich Damenhygieneartikel durchaus als relevantes Produkt, was wir hier mal anpreisen könnten, vielleicht. Also wir machen eigentlich jede Woche Werbung für Kommunismus. Eine Frage habe ich übrigens noch. Das musst du mir mal erklären, weil daran erinnere ich mich nicht mehr. Da fragst du ausgerechnet mich. Was darf Satire? Und zwar, du erinnerst dich an die Gästin, die du nicht mehr haben möchtest. Die Gästin, deren Namen nicht genannt werden darf, ja? Genau. Ja? Deren Folge hatte ja damals richtig Impact. Das kann sein, das weiß ich nicht, weil ich mich nicht mit den Zahlen beschäftige, du dich nicht mit den Zahlen beschäftigst und ich mich noch weniger mit den Zahlen beschäftige als du. Ja, jetzt pass auf. Ich entsinne mich, die hatte Impact. Aber das war im Dezember 2020, also während der Seuche. Genau, das war wo die erste Welle, die erste schlimme Welle der Seuche so gerade vorbei ist. Das ist ja, das war kurz nach meinem Umzug und mein Umzug ging gerade so, dass es relativ entspannt möglich war, mit Maske Leute und Freunden umzuziehen. Genau. Jetzt genau das Thema. Also wir hatten leider diese erste Winterwelle. Und jetzt die Frage, wir hatten aber, ich habe keine Ahnung warum, im Dezember 2019 ja, extrem viele Streams und Starts. Und das verstehe ich nicht. Im Dezember 2019. Ja, im Dezember. Und zwar auch schon im November und im Oktober. Und das verstehe ich nicht. Weil lag das wirklich, gab es damals ein Pottwichteln? Das wäre zumindest meine Theorie gewesen, dass wir beim Pottwichteln, und vielleicht haben wir da 8 Jahre, wir haben da wahrscheinlich einen unserer Versuche gestartet, das Pottwichteln zu zerstören, was uns dann später gelungen ist. Nee, wenn, dann ist es uns in dem Jahr gelungen, weil 2019 gab es keins mehr, glaube ich. Okay, echt? Oder? Wir haben es nicht versucht, es zu zerstören. Haben wir es 2019 einfach zerstört? Waren das die Vorboten? Ja, ich glaube, wir haben es 2019, glaube ich, zerlegt. Ah, nee, 2019 gab es kein Pottwichteln. Nun. Also wir haben das Ding 2018 zerlegt. Ja, klingt ja auch logisch. Wir waren dreimal dabei. Ja gut, 2016, aber dann, 17 ist die, und 18. Dann ist die Sache ja relativ einfach. Also wir haben dann 2018 ja das Pottwichteln endgültig zerstört gehabt. Wir haben es geschafft. Hurra. Und dann 2019 haben die Macher vom Pottwichteln halt gesagt, hier, das sind die, die es zerstört haben. Deshalb nicht. Geht zu ihnen, hört, warum das Pottwichteln zerstört ist. Und, oder? Also ist zumindest mal eine plausible Forschungsthese, oder? Nee, weil dann hätte es ja schon im Juni, Juli angefangen, so richtig zu. Ich verstehe es nicht. 2019, was war 2019 los? Im November, dass jetzt Pottwichtelzeit so langsam wäre und dass man sich kümmern muss. Und dann stellt man fest, dass keins ist. Also ich finde das schon. Hatten wir da den Käsemann zu Gast? Oder war das die Zeit, als wir in einem Magazin mal gefeatured wurden? Also der Käsemann war, ich erinnere mich, dass wir zwar drinnen aufgenommen haben, aber die legendäre Dachterrasse mit Sonnenstrahlen noch genießen konnten. Es war, glaube ich, entweder kurz vor oder kurz nach dem Vasen, also es war noch goldener Herbst. Okay. Würde ich jetzt mal sagen. Okay. Und das Magazin, das könnte natürlich sein. Als wir Covergirls waren. Jetzt muss ich glatt mal gucken. Meine Güte, wir haben viel erlebt in 8 Jahren Podcasting. Ja, wir waren sogar mal in einem Magazin. Ja. Ja. Innen drin, wir haben drin gesteckt. Als der aus der CD hat drin gesteckt. Das ist aber, das war eine unschöne Episode, als er in dem Magazin drin gesteckt hat. Lass mal schauen hier. Media killed the video, the social star. Damals hatten wir unsere Extrablatt-Folgen. 150 Jahre elitär. Das war die Folge 150. Das war aber schon Anfang 2020. Extrablatt? Podcaster sprechen in einem Podcast über Podcast, Podcasting und Podcasts. Dann die Kulturbeilage, dann reich mit reichlich Hobbys. Ja. Weißt du noch, wie die Folge mit dem Käsemann hieß? Ich merke gerade, wir haben da damals, glaube ich, nicht Featuring geschrieben. War es nicht irgendwie ein, haben wir nicht ein Käsewortspiel auch gemacht? Käsewortspiel. Na gut. Ich glaube, wenn bevor wir jetzt hier die Menschen nötigen, uns beim Denken zuzugucken und zuzuhören. Ich hätte das jetzt auch gerne weiter übermoderiert, aber ich musste hier schon zwischendurch andere Dinge übermoderieren und mir. Ich hab's, kein Parmesan für Doppelkennzeichen. Ah. 11. September 2019. Also ja, siehst du, damit lag ich mit Frühherbst gar nicht so schlecht. Ja, aber du siehst, 11. September, das konnte nur eine einschlagende Absturz. Folge sein. Ach, ich weiß, dass wir die zweite Folge, die wir an dem Abend aufgenommen haben, nicht ausgestrahlt haben. Weil wir zu betrunken waren. Das ist eine der Folgen, die in der Giftschublade gelandet sind. Ja, an die kann ich mich gleich doppelt nicht erinnern, weil die habe ich dann auch nicht nochmal gehört. So, wir hatten eine Folge, die heißt Podcaster sprechen in einem Podcast über Podcaster, Podcasting und Podcasts. Ja, das klingt nach einer typischen Folge aus der Zeit, da waren wir so ein bisschen abgehoben, da haben wir schwarze Rollkragenpullover getragen und Rotwein geschlürft. In einem Ohrensessel. Nein, die Ohrensessel-Phase war später. Da hatten wir den Existenzialismus hinter uns gelassen, in den Pariser Bistros, in denen wir uns rumgelungert haben. Und dann sind wir in unsere Ohrensessel gewandert mit unseren Reiseschreibmaschinen. Du kannst mich nicht hinter die Fichte führen. So viele Erinnerungen habe ich. Hier, pass mal auf. Ich kann dir noch mal so ein paar Folgentitel. Check deine Maxime. Es war eine Kant-Folge bestimmt. Praktische Philosophie, fick dein Hirn. Theoretisch. Noch eine Kant-Folge. Ach ja, herrlich. Live aus dem Garten einer Leichenhalle. Das war die erste Folge mit ersten Gast. Ja, das war die Folge mit dem Videospielprogrammierer. Live aus dem Garten einer Leichenhalle? Okay. Interessant. Ja, der hat ein Point-and-Click-Adventure produziert. Ah, das bezog sich auf das Spiel. Ich habe gerade How to Die in a Morgue hieß das Ding. Ja, ne, ich. Falls es es irgendwo gibt, spielt es, ist es sicherlich total toll. Ich glaube, wir haben es damals nicht gespielt danach im Nachgang, ne? Nein, ich habe nur drüber nachgedacht, ob die da an dieser Bildungseinrichtung, wo wir gepodcastet haben, einfach Leute, die nicht bestanden haben, umbringen oder so. Aber das hätten wir im Podcast thematisiert, da hätte ich mich dran erinnert. Ja, ich hab noch einen schönen Sendungstitel. Ja. Der übrigens nie in die Top-Hörlisten gerutscht ist, obwohl er Sex enthält. 7 Tipps für besseren Sex. Nummer 3 führt dich direkt zum Höhepunkt. Ja, da sind wir einfach nicht glaubwürdig. Also wir können zwar Sextipps geben, aber die zögern den Höhepunkt immer nur hinaus. Ja. Extrablatt, Sextoys und der grob geschätzte männliche Orgasmus. Ach, wir hatten schon einige wirklich, wirkliche Perlen an Lyrik. Ja. Bekommen wir eigentlich auch Sextoys angeboten, so zum Testen? Nee, also nicht für Männer. Das ist ja traurig. Ich nehme auch für Frauen, also. Na, wenn's denn die richtigen Dinge wären, würde ich ja sagen, okay, cool, aber nee, da kriegen wir, glaube ich, nicht. 7 Kostbarkeiten durch Hunger, Durst, Müde, Ficken, Jamaika und Videobeweis. War es unsere Crossover-Folge zu China? Der Profilax in Adams Hoffnung lügt Beziehungstipps. Ach ja, das war die zweite Folge nach der kurzen ESC-Pause von dir. Ja, also aber man muss sich mal bewusst machen, es gibt Folgen, die wir wegen zu hohem Alkoholpegels im Schrank gelassen haben. Könnt ihr euch mal vorstellen, wie hoch der Pegel gewesen sein muss, wenn wir solche Folgentitel verbrochen haben. Und immer noch eine meiner Lieblingsfolgen, die Bumsbare Bloggeria beobachtet Bauchnabelbiersings. das hatte ich bis heute nicht losgelassen. Das Bloggerier-Thema bekomme ich bis heute regelmäßig off-air aufs Butterbrot geschmiert. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Keine Woche vergeht, wo er sich nicht über diese mafiösen Bloggerstrukturen beschwert. Nein, das war ja wirklich noch eine Nummer, wo man tatsächlich so auf einfachsten Wege satirisch tatsächlich Dinge entlarven konnte. Wenn du mal überlegst, welchen Aufwand du ansonsten echt treiben musst teilweise, um irgendeinen Scheiß zu entlarven, ist das halt tatsächlich super easy. Eine meiner allerliebsten Folgen übrigens. Folge 33, also sie heißt 33, es war dann natürlich nicht die Folge 33, weil wir haben ja Folge 33, dann 31, dann 31.1 und 31.2. Also ihr merkt schon, wir haben am Anfang mit den Zahlen nicht so ganz. Ich habe mal durchgezählt und dann kam ich auf, glaube ich, 90. Und dann haben wir gesagt, okay, ab jetzt zählen wir einfach 90, 91, 92, 93, 94 und 100. Und sowas. Und zwar, Let's Play, die Elite, der Podcast, The Movie, The Video Game. Oh ja, oh ja. Ah, Anarchie in Podcast, das war herrlich. Oh ja, es war aber auch sehr anstrengend. Ja. Und gegenderte Food-Porn-Intervention gegenderte Food-Porn-Intervention in die königliche Bravo Late Night. Ja. Warum deine Facebook-Freunde dein Geschlecht kennt? Wir sind die Zukunft unserer Zuschauer, Grund genug für Panik. Oje, oje, oje. Na, zwei habe ich noch. Und, spätrömische Geronto-Dekadenz. Mhm. Und du erzählst jetzt bitte unseren Zuschauerinnen und Zuschauern, Elite-Wombatantinnen und Elite-Wombatanten noch, warum sie bitte Zuschauer und Zuschauerinnen waren und was wir in der Folge Penisse in der Zeitmaschine eingeklemmt erzählt haben. Von meiner Seite aus war es das. Glück auf, falls ihr uns irgendwas zum Geburtstag Gutes tun wollt, schaut mal auf patreon.com/die-elite-podcast und falls das irgendwie tatsächlich jetzt Wahrheit wird, was ich jetzt die Tage gelesen habe, überlegen wir uns doch noch den Umstieg zu Steady. Ja, mal gucken. An dieser Stelle, was ist, wie gesagt, von meiner Seite aus, freut euch jetzt noch auf die Zusammenfassung von Penisse in der Zeitmaschine eingeklemmt vom Zeilenende. Wenn ihr das wirklich wissen wollt, könnt ihr die Folge ja auch einfach nachhören und mir dann sagen, worum es da ging. Und wenn mir jemand tatsächlich eine E-Mail schreibt mit einer Zusammenfassung dieser Folge, dann werde ich das tatsächlich hier im Podcast auch vorlesen. In diesem Sinne vielen Dank für 8 gemeinsame Jahre. Ich hoffe, es kommen noch 2, 3 weitere dazu. Es war schön. Ich hab euch lieb. Nee, das ist gelogen. Macht's gut. Tschüss.